Bescheid. Das hier ist RSP von Toto Live. Und Jäger weiß Bescheid. Yo, was geht ab? Wir sind unschlagbar. Wir kommen drauf, was ihr labert. Das ist RSP, wir bleiben unschlagbar. Wir sind Killer und nicht zu stoppen. Unseren Style kannst du nicht stoppen. Lass dich in Bewegung bringen. Du musst deine Hüften schwingen. Nur mit uns zwei hat alles wieder Sinn. Wir sind da und bleiben es ein Leben lang. Mit vielen Tracks haben wir überzeugt. Und keiner von euch hat es bereut. Wir sind zurück, es wird euch freuen. Ihr werdet blickgefickt, wenn ich doch seh dich nicht. Du bist ein Spaß, er will ich neu. Es ist gefährlich, keiner wird es überleben. Wir werden euch wegfegen wie ein Haufen Dreck. Du Keck, was ist los? Deutschen Rap war von Stroh, und Raid aus HOL. Und wir schreiben heute wieder Gold. Denn euer Mist fanden wir noch nie toll. Yeah, das hier ist RSP von Toto Live. Und jeder weiß Bescheid. Das hier ist RSP von Toto Live. Und jeder weiß Bescheid. Yo, was geht ab? Wir sind unschlagbar. Wir kommen drauf, was ihr labert. Das ist RSP, wir bleiben unschlagbar. Es wurde die ganze Zeit, dass ich was tue. Für die Ewigkeit, ich habe genug. Also so, dass es reicht, darum mache ich das. Und gehe in meinen Texten manchmal zu weit. Und wenn man mich fragt, warum das alles, dann sage ich, weil es das ist, was deutschen Rap jetzt ausmacht. Und mir ist egal, ob du lachst, weil du bist ein Spaß und hast es erreicht. In meinem Leben war nichts leicht. Ich setze mich hin und schreibe diese Zeilen voll Hass-Gang. Das ist krass und stell dir vor, alles wäre Kommerz. Wollt ihr mich verarschen, ist das euer Ernst? Nein, das kann doch nicht sein. Wir sind die drei RSP for life. Yo, was geht ab? Wir sind unschlagbar. Wir kommen drauf, was ihr labert. Das ist RSP, wir bleiben unschlagbar. Yeah, das hier ist RSP for Toto Life. Und jeder weiß Bescheid. Das hier ist RSP von Toto Live. Und jeder weiß Bescheid. Yo, ihr habt es gesehen, wir sind einfach zu krass. Patte und Ray, ihr seid neidisch und blass. Also